Anlässlich des 22. Todestages des Präsidenten Kim Il-sung gab es vom 27. bis zum 29. Juni in Iran, Österreich und der Demokratischen Republik Kongo Seminar über seine Verdienste, Rundtischgespräch, Vortrag, Bücher- und Fotoausstellung sowie Filmvorführung. Auf der Bücher- und Fotoausstellung waren die unvergänglichen klassischen Werke von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un, die Bücher über ihre Aktivitäten, die Bücher und Fotos über den Einsatz der Armee und Bevölkerung der DVRK für die Einleitung der größten Blütezeit des Aufbaus eines starken sozialistischen Staates zur Schau gestellt. Bei den Filmveranstaltungen wurden die koreanischen Filme vorgeführt, darunter die Feierlichkeiten zum 70. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas in Anwesenheit vom Genossen Kim Jong-un. Auf der Veranstaltung in der Demokratischen Republik Kongo wurde ein Telegramm an Kim Jong-un angenommen.